werden landen, du den Mann lobt im Himmel. Aus dem Mund der Kinder hast du Macht bereit, wegen deiner Feinde, dass du sie besiegst. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name, in allen Landen du den Mann lobt im Himmel. Wenn ich seh den Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und alle Sterne, die du bereitet hast. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name, in allen Landen du den Mann lobt im Himmel. Was ist denn der Mensch, dass du an ihn denkst? Was ist dein kleines Kind, dass du es wohl versorgst? Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name, in allen Landen du den Mann lobt im Himmel. Durch dich sind wir geschaffen, mit Ehre und mit Pracht, wir sind nicht viel geringer als du, Herr, unser Gott. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name, in allen Landen du den Mann lobt im Himmel. Du gabst dem Menschen Herrschaft über deine Welt, du legtest ihm zu Füßen alles, was da lebt. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name, in allen Landen du den Mann lobt im Himmel.